Ich glaube, das ist die erste Sendung in Stuttgart, die ich aufnehme, wo ich hier tatsächlich in Stuttgart gerade auf dem Sofa sitze bei meiner Freundin und eine Sendung unter dem Nerd aufnehme. Das ist neu. Also normalerweise nehme ich die ja immer schön gemütlich in meinem Bettchen auf und auch schon ein bisschen früher, bevor ich wegfahre, damit die Sachen einfach fertig sind, damit ich mich darum nicht mehr kümmern muss. Und das ist mit dem ganzen Durcheinander, das hier im Moment bei Nerd, Nerd, Nerd herrscht, einfach nicht mehr möglich. Vielleicht sage ich dann am Ende der Sendung nochmal was dazu. Vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht, weil so ganz wirklich klar ist uns auch nicht, was hier gerade durcheinander geht. Klipp und klar ist einfach nur, dass da irgendwie irgendwo der Rhythmus aus dem Rhythmus gegangen ist. Der Rhythmus aus dem Rhythmus, auch nicht schlecht. Das ist der Rhythmus, bei dem ich mit muss. Hallo und herzlich willkommen bei der Sendung mit dem Nerd. Wir haben inzwischen schon Juni, es ist beinahe auch kalendarisch Sommer. Wir hatten jetzt schon echt ein paar richtig heiße Tage, also wo ich auch wirklich geschwitzt habe wie ein Iltis. Auch hier in Stuttgart, wo es nochmal so circa 30 Grad gewesen sind, wo ich mir am liebsten gewünscht hätte, es wird nochmal so richtig krass regnen. Und jetzt Anfang der Woche, witzigerweise, ist es dann doch wieder relativ kühl geworden, was ich dann sehr begrüße. Es ist trotzdem schön. Es kann ja kühl sein und trotzdem schönes Wetter. Ich habe ja gar nichts gegen Frische, so in dem Sinne. Nun ja, genug vom Wetter. Das ist nicht das, worüber wir uns hier unterhalten wollen. Hier ist immerhin Nerd, Nerd, Nerd und nicht karlmannwetter.com, der Podcast. Heute geht es ein bisschen grob schon wieder mal in Richtung DC und gar nicht so sehr in Richtung Comics, weil ich gar nicht so viele interessante Sachen gelesen habe. Es gab ein paar Free Comic Book Day Ausgaben, die ich ganz erwähnenswert fand, aber so, ich weiß nicht, so traditionell jedes Jahr dieses The Tick Heft besprechen, was ich mir da versuche immer auch zu holen, ist auch ein bisschen müßig, weil die ändern sich halt nicht besonders. Also ich könnte über dieses aktuelle The Tick vom Free Comic Book Day Heft genau das gleiche sagen wie die letzten paar Male. Und dementsprechend wäre das hier ein bisschen redundant, wenn ich hier jetzt schon wieder über dieses Heft reden würde. Und naja, durch so ein bisschen Durcheinander, was da passiert ist, habe ich am Free Comic Book Day auch gar nicht die Hefte bekommen, die ich gerne noch dazu noch gehabt hätte. Also dieses I Hate Image von Scotty Young ist natürlich heiß begehrt und ich habe keine Ausgabe mehr bekommen können, was mich sehr ärgert, weil ich hätte das Heft gerne gehabt. Also auch physisch. Ich meine, digital kann man sich's irgendwo herziehen, aber das ist dann natürlich nicht dasselbe. Wie gesagt, also deswegen Free Comic Book Day lasse ich ein bisschen aus. Ich habe so gut wie kein Marvel gelesen, das tue ich ja schon seit einer ganzen Zeit nicht mehr, weil mich DC gerade sehr begeistert. Da lese ich aber abseits der Serien, die ich sowieso schon lese, auch nicht so besonders viel, sodass ich also im Grunde genommen gar nicht allzu viel über Comics reden kann. Ich werde gleich im Anschluss an die ersten beiden Themen ein bisschen über The Button reden, dieses Crossover von Batman und Flash. Was ich erwartet habe, was ich nicht bekommen habe, womit ich aber auch gerechnet habe, also so ein bisschen. Also es ist nicht so wirklich. Das, was passiert ist, war nicht so die Überraschung. Ich hätte mir aber gewünscht, das wäre ein bisschen was anderes gewesen, aber dazu dann eben später. Ich möchte anfangen mit zwei Filmen, zwei ganz aktuelle Animationsfilme aus dem Animated-Universum, grob aus dem Animated-Universum. Einmal Teen Titans The Judas Contract, der Film, der dieses Jahr dieses Frühjahr, also im April oder Mai, glaube ich, erschienen ist. Und der Film, die Filmversion, Filmfassung zu Wixen. Keine bösen Wörter. Und dieser Film spielt eben im Arrowverse, also im Serienuniversum. Und man hat sich also dazu beschlossen, obwohl Wixen, glaube ich, auch eine Darstellerin hat, die sie auch spricht. Ich weiß nicht, ob sie in der Serie schon, also in den Serien selber schon aufgetaucht ist. Weil ich habe auch diese Serien ein bisschen aus den Augen verloren. Aber die Wixen-Sachen sind bisher rein in Zeichentrickform erschienen, was ich gar nicht so schlimm finde. Aber da reden wir dann gleich nochmal drüber. Das eben als zweites Thema und dann im Anschluss rede ich noch ein bisschen über The Button. Ja, wie gesagt, anfangen möchte ich mit The Judas Contract. The Judas Contract ist eine klassische 80er-Jahre Comic-Reihe gewesen innerhalb von Marv Wolfmans New Teen Titans Run. Als irgendwie bekannt wurde, DC würde eben eine Verfilmung planen, hat sich also Linkara, Atop the Fourth Wall Linkara, schon sehr aufgeregt nach dem Motto, ja, man kann das nicht verfilmen. Das ist eine Geschichte, die ist über viele, viele Jahre aufgebaut worden, über Hefte, über Hefte. Da sind Charakterbeziehungen vorbereitet worden und so weiter und so fort. Das kann man nicht in einen Film pressen. Und ich hatte dann ein ähnliches Gefühl. Ich habe die Comics, also die Comicvorlage zu meiner Schande, muss ich gestehen, noch nie gelesen. Also ich kenne The Judas Contract, diese Storyline aus den Comics leider nicht. Das ist sicherlich nochmal so ein weißer Fleck auf meiner Comic-Leselandschaftskarte, dass ich noch mal, den ich nochmal irgendwie so ein bisschen ausradieren muss. Das ist sicherlich ein Punkt. Ich habe allerdings, was den Judas Contract angeht, für mich so eine ganz definitive Fassung gesehen, nämlich die zweite Staffel der Teen Titans Zeichentrickserie. Wir reden hier wirklich über die Zeichentrickserie Anfang der 2000er Jahre und nicht Teen Titans Go. Teen Titans Go gibt es nicht. Ja? Also bitte vergiss dieses Teen Titans Go. Das hat es nie gegeben, wird es nicht geben. Und wenn es eine Serie da draußen gäbe, die so heißen würde, sie würde es nicht geben. Dass wir das auch geklärt haben, das ist halt was ganz anderes. Und wir reden hier wirklich über diese wirklich sehr, sehr großartige, tolle und auch wirklich gut funktionierende Teen Titans TV-Serie aus den anfänglichen 2000er Jahren. Und im Grunde genommen war die ganze zweite Staffel The Judas Contract. Natürlich mit einzelnen Geschichten, mit einzelnen Abenteuern, aber so dieser überspannende Story-Arc war eben der Judas Contract. Terra stößt zu den Teen Titans dazu, hat Schwierigkeiten, sich zu integrieren und über die Zeit kommt dann eben raus, dass sie zusammen mit Deathstroke unter einer Decke steckt und versucht, die Teen Titans von innen heraus zu infiltrieren, zu zerstören. Und dabei battelt sie mit Beast Boy an, obwohl sie irgendwie so ein Techtelmechtel noch mit Deathstroke hat, sage ich auch gleich nochmal was dazu. Das ist durchaus einer dieser zweifelhafteren Elemente dieser Story. Es ist auch eine sehr tragische Geschichte, auch an dessen Ende sie eben auch stirbt. Also das ist so der Judas Contract in drei, vier Worten zusammengefasst. Alles Weitere in irgendeiner Art und Weise ein bisschen aufzuplustern, wäre vielleicht auch unnötig in der Story-Zusammenfassung. Was meiner Meinung nach dieser Verfilmung im Wege steht, ist ein Stück weit, dass sie nicht eigenständig ist. DC hat, oder Warner DC hat irgendwann mal vor ein paar Jahren aufgehört, einzelne Filme zu erzählen, sondern ist angefangen, ein Zeichentrick-Film-Universum aufzubauen. Also das, was Marvel schon seit Ewigkeiten macht mit den Kinofilmen, dass also jeder Film, neue Film immer in dem gleichen Universum spielt, Elemente aus vorherigen Filmen aufgreift und Stories weiterführt. Das macht DC seit ein paar Jahren eben mit den Trickfilmen schon relativ konsequent. Das ist angefangen mit Justice League War oder besser gesagt sogar schon mit Flashpoint Paradox. Den Film haben wir hier irgendwann 2013 oder sowas auch schon mal reviewed in einem kurzen Beitrag. Justice League War glaube ich auch. Und danach ist es ein bisschen still geworden für mich auch um die Animationsfilme, weil ich die eben genau aus diesem Grund aus den Augen verloren habe. Ich wollte einfach kein zusammenhängendes New 52 Filmuniversum haben, was das ja sind. Also man ist halt im Justice League Origin verfilmt, hat das zu Justice League War gemacht, ist dann hingegangen, hat Throne of Atlantis verfilmt, hat den Court of Owls, glaube ich, diese Batman-Story mit in die Filme reingebracht. Batman und Robin, dieser eine Film, enthält eben auch Elemente aus den Stories, aus den New 52 Comics. Und das ist für mich eine Herangehensweise, die fand ich nicht gut. Also ich hatte das war für mich immer so die Stärke dieser DC-Filme. Die haben sich einen Film genommen, haben einen Stil festgelegt, in dem dieser Film eben auch dann funktioniert. Also wo ganz klar ist, weiß nicht, wir haben hier Batman Year One. Das heißt, wir packen es dann eben auch in einen Stil, der so ein bisschen schwarz-weiß, noir-esque ist, sage ich jetzt mal. Und das einfach dieser Stimmung dieses Comics gerecht wird. Und das hat man über Bord geworfen. Also diese New 52-Filme haben alle einen sehr ähnlichen Stil. Also man könnte da fast schon so von so einem Hausstil reden. DC im Animationsbereich, da sage ich dann auch gleich, wenn ich über Vixen rede, nochmal ein bisschen was mehr dazu. Das sieht im Moment auch alles sehr ähnlich aus. Es ist sehr uniform, was ein Vorteil sein kann, was auch ein Nachteil sein kann. Und auch da spreche ich gleich nochmal drüber, warum das so sein könnte. Und dieses Universum, was in das The Judas Contract eben auch eingebettet ist, das steht diesem Film so ein bisschen im Weg. Und das liegt vor allem daran, weil man irgendwie erklären muss, dass es früher schon mal die Teen Titans Gruppe gegeben hat, vor der aktuellen. Der Film startet nämlich sehr, sehr vielversprechend tatsächlich mit so einer kleinen Szene, wo die Teen Titans, also ein junger Dick Grayson, ein Changeling, hier ist wirklich noch Changeling, ein Speedy, und ich glaube Bumblebee ist noch mit dabei, also so ein paar ganz klassische in Anführungszeichen klassische, ich weiß nicht, inwieweit diese Bumblebee tatsächlich klassisch ist, die kommt, glaube ich, auch aus den 2000er Jahren. Aber eben so eine relativ junge Truppe eben ist und die treffen dann in diesem ersten Abenteuer, was man dort sieht, eben das allererste Mal auf Starfire, also Coriander, die hier so ein bisschen auch der Aufhänger für dieses erste Abenteuer ist. Diese Gruppen treffen aufeinander, Dick Grayson und Starfire lernen sich kennen. Das ist so der Startpunkt für diesen Film, also zu zeigen, hey, wir haben hier diese Teen Titans, das ist die erste Generation Teen Titans und dann gibt es einen relativ großen Sprung in die Zukunft, der Titans Tower. Und dort sind eben Starfire und Dick Grayson hier schon als Nightwing zu sehen, die eben die Teen Titans trainieren. Die Teen Titans bestehen hier aus, ich glaube, Raven, Beast Boy, ne? Machen wir ein Sternchen dran, da reden wir gleich nochmal über Beast Boy. Raven, Beast Boy, dann, ich glaube, das ist tatsächlich Damian Wayne als Robin und habe ich noch irgendwen vergessen? Blue Beetle, ganz wichtig, anstelle von Cyborg, weil Cyborg ja eine Generation aufgestiegen ist. Der ist ja jetzt in der Justice League und hier für die Filme nimmt man eben Blue Beetle mit ins Team, was ich tatsächlich sehr passend finde, weil Blue Beetle und Cyborg sind sich so vom Typus, des Heldentypus sehr, sehr ähnlich. Das funktioniert ganz gut und dann eben, ich habe jetzt ich ein Mädchen vergessen, ich glaube, dann ist es noch Terra, die eben dann auch mit dabei ist. Und es kann gut sein, dass ich jetzt noch irgendwen vergessen habe, wo ich jetzt gerade nicht drauf komme. Und die werden dann eben von Nightwing und Starfire trainiert. Und das ist insofern ganz stimmig, weil man ein funktionierendes Team hat, was auch durch die vorherigen Filme etabliert geworden zu sein scheint. Also das ist für mich ein bisschen das Problem, eben weil ich die vorherigen Filme nicht gesehen habe. Ich habe Justice League vs. Teen Titans nicht gesehen. Ich glaube, das ist wahrscheinlich eher der Film, der dann auf diesen Film hinausgearbeitet hat. Den habe ich einfach stumpf nicht gesehen. Ich kann das nicht beurteilen. Habe auch nicht so wirklich Lust, den zu sehen, tatsächlich, weil ja, mich interessiert einfach dieses Filmuniversum tatsächlich überhaupt null. Einfach eben durch diese Kontinuität. Und ich fand auch schon, dass das, na, egal. Ich habe da eben schon was zugesagt. Ich muss das nicht weiter ausbreiten. Insgesamt ist die Story, so wie ich sie kenne, vorhanden. Das heißt, Terra ist so ein bisschen unentschlossen. Sie weiß nicht, was mit sich los ist. Sie weiß nicht, wie sie sich in irgendeiner Art und Weise positionieren soll. Sie ist ja unsicher. Weiß nicht so wirklich, ob sie vom Team ernst genommen wird. Und das ist so die oberste Ebene. Also sie fühlt sich immer so ein bisschen fehl am Platze, ist, glaube ich, so das richtige Wort dafür. So in der Dynamik dieser Gruppe ganz schön zu sehen, also A, wie schlecht sie auch daran ist, ihre Kräfte und ihre Emotionen zu kontrollieren und wie das bei Heldinnen dann eben auch immer mal so der Fall ist, dass die Emotionen eben auch einen sehr direkten Einfluss auf die Kräfte haben, das ist hier eben nicht anders und also sie ist eben auch sehr ungestüm und muss von den anderen immer auch so ein bisschen kontrolliert werden und dann auf der zweiten Ebene kriegt man dann doch relativ schnell mit, dass das Deathstroke Slade Wilson so ihr Auftraggeber ist und ihr immer wieder sagt, so mach mal dies, mach mal das und du musst da noch tiefer in diese Gruppe reinsteigen und sie auch unter Druck setzt und man auch merkt, okay, irgendwie hat er da so einen emotionalen Hebel bei ihr. Und er wiederum ist aber engagiert von Brother Blood. Also er kriegt im Grunde genommen den Auftrag, Deathstroke ist halt ein Söldner, kriegt halt den Auftrag, also infiltriert die Teen Titans, ich bin, und Brother Blood will halt die Kräfte der Teen Titans sammeln und mit dem zu so einer Art Gott werden. Das ist ein bisschen so ein billiger Science-Fiction-Plot tatsächlich. Ich weiß nicht, inwieweit der aus den Comics kommt. Ich kann mich aus der Quelle der Teen Titans TV-Serie nicht an Brother Blood erinnern. Ich weiß es nicht. Es ist aber auch sehr lange her, dass ich das gesehen habe. So locker 10 Jahre, dass ich diese Serie das letzte Mal gesehen habe, wenn nicht sogar länger. Ist definitiv auf meiner Liste, Rewatch-Liste, nochmal ganz oben drauf, aber ich kann mich da an Brother Blood nicht erinnern und glaube, dass Slade, wie er ja in der Serie da auch hieß, er der Oberbösewicht gewesen ist, der die Teen Titans da versucht hat zu infiltrieren und dass Brother Blood, wenn er aus den Comics kommt, hier nochmal so dieser Oberschurke ist, war eine Ebene, die ich nicht gebraucht hätte. Sage ich aber auch gleich nochmal was dazu. Also dieser Typ wird halt im Film selber auch so gut wie gar nicht aufgebaut. Ist halt so eine Figur, die immer so im Hintergrund existiert, mal gezeigt wird im Nachrichtenbeitrag, weil er so eine Sekte aufbaut und Leute um sich scharrt und die Teen Titans um Nightwing wissen auch gar nicht, wie sie das in irgendeiner Art und Weise einordnen sollen, beobachten das so ein bisschen argwöhnisch. Aber das ist auch alles, was sie mit dem erstmal zu tun haben. Bis irgendwann Damian Wayne verschwindet, wo ich schon so Freudentränen geweint habe, weil Damian dann tatsächlich mal eins aus dem Maul bekommt. Ich hasse Damian Wayne. Und ich finde Damian Wayne in dieser Zusammenstellung, in dieser Konstellation in den Teen Titans auch komplett fehl am Platz. Also für mich hat diese Figur in diesem Team nichts zu suchen. Er ist aktuell in den Comics ja auch da drin, ist wahrscheinlich auch die Motivation dahinter zu sagen, ne, wir setzen ihn jetzt auch hier in die Filmversion rein. Und er verschwindet aber irgendwann, wird also relativ zügig aus dem Weg geräumt und auch so ein bisschen rausgeschrieben, weil man merkt, so, na, eigentlich steht er der Geschichte eher im Wege. Und man hat dann also doch ein bisschen mehr Zeit, um so die Beziehung Terra und Beast Boy zu beleuchten, die sich auch hier tatsächlich also erst ein bisschen anfreunden und dann wirklich so ein kleines Liebes Beziehungsdings, die so ein bisschen Romantik dann entwickeln, was ganz süß ist, was ich auch in der Zeichentrickserie immer sehr schön fand, diese Szenen. Da war es, glaube ich, auch so, dass sie irgendwie auf einem Jahrmarkt gewesen waren und dann im Riesenrad gesessen haben, sich da zum ersten Mal geküsst haben. So, das ist hier eine Szene am Strand hinterm Teen Titans Tower. Aber es ist eine schöne Szene. Also es gibt dem ganzen Film so ein bisschen das Gefühl, ne? Also ich möchte nochmal eben festhalten an dieser Stelle, der Film hat mir gut gefallen. Also es ist so, er hat etliche Macken, aber der hat mir wirklich gut gefallen und ich sage auch gleich, welche Macken da gewesen sind, dass ich sage, ja, so hundertprozentig zufrieden bin ich irgendwie nicht. Bis dahin ist es auch vollkommen okay. Es gibt so ein paar Punkte, die ich nicht begreife. So, wir haben das Jahr 2017, das gab in den Comics Andeutungen oder vielleicht sogar direkte Andeutung darauf, dass Terra und Deathstroke halt mehr als nur so eine Vater-Tochter-Beziehung haben. Sondern dass die sogar tatsächlich miteinander schlafen. Das wird hier auch einfach drin gelassen. Das ist für mich ein Plotpoint, der gehört in einen Film mit Frauen einfach nicht mehr rein. Also, dass da eine 14-Jährige, 15-Jährige ist. Ich glaube, so alt wird sie hier dargestellt, die einfach mit einem Superschurken ins Bett geht. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Das muss man raus. Das war fehl am Platze. Hier wäre die Chance gewesen, diesen Punkt rauszuschreiben. Er hat für die Story nichts, also es trägt nichts zur Story bei. Es wäre genauso logisch gewesen, hinzugehen und zu sagen, na, dadurch, dass sie im Grunde genommen ihre Familie auch verloren hat, könnte er halt auch sowas wie eine Vaterfigur für sie sein. Nee, stattdessen wird sie das Sexspielzeug für ihn. Und das fand ich dann also auch in der Krassheit der Andeutung. Also sie kommt wirklich mit so einem Nachthemdchen bekleidet, total stark geschminkt, viel erwachsener als sie eigentlich ist, kommt sie eben rein und will ihn verführen und er hat einfach nur gerade keine Zeit und keine Lust. Also es wirkt auch nicht so, als wenn er das nervig findet, was sie da gerade macht, sondern es wirkt einfach so, als wenn er gerade einfach keine Zeit dazu hätte und dass es ansonsten schon passieren würde. Und das war so eine Szene, wo ich wirklich gedacht habe, Leute, das ist nicht mehr nötig. Das ist 2017, das muss nicht sein. Aber das ist eben nicht die einzige Macke dieses Films. Es gibt einen Subplot mit Blue Beetle, der während die anderen so ermitteln und gucken, was da so los ist und ihre eigenen kleinen Beziehungen weiterentwickeln auch, gibt es einen kleinen Subplot mit Blue Beetle, der in der Suppenküche arbeitet und dann eben da Freundschaften schließt, den Leuten hilft und so weiter und so fort. Da wird nichts mitgemacht, also die Figur wird damit nicht weiterentwickelt, gar nichts. Seine Eltern sind kurz zu sehen, die irgendwie seinen Lebensstil als Superheld auch nicht gut finden. Ich weiß nicht, ob das, soweit ich weiß, ist das auch nicht konform mit den Comics, wo die Eltern damit, also zumindest ihn unterstützt haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, zumindest vor der New 52 war das noch so, dass die Eltern ihn in seinem Superhelden-Dasein schon unterstützt haben. Das ist hier eben nicht mehr so. Also die reagieren sehr allergisch darauf, dass er ein Superheld ist. Und um irgendwie was zurückgeben zu können, arbeitet er in dieser Suppenküche und damit wird nichts gemacht. Sondern das wird eigentlich eher so ein bisschen als Hinleitung dafür benutzt, dass man ihn von dort entführen kann. Weil irgendwann gegen Ende des Filmes werden eben alle Teen Titans entführt, in eine riesige Maschine gespannt und dann klaut den Brother Blood, der so eben sich dann eben so als großer Imperator, so ein bisschen wie Star Wars, tatsächlich dann zeigt und diese große Sekte aufgebaut hat. Auch das wird nicht aufgebaut. Also zum Ende hin wird dieser Film immer inkonsistenter, immer seltsamer. Dinge sind dann einfach so, wie sie sind, ohne großartig entwickelt zu werden. Und das hat mich sehr gestört. Also da, wo der Film mit seinen Charakterbeziehungen, die ersten zwei Drittel des Filmes wirklich noch sehr stark ist und mir sehr gut gefallen hat. Es gibt eben auch die Szene, dass Nightwing dann irgendwann Starfire den Heiratsantrag macht, was ja auch ein ganz elementarer Punkt in der Titans-Geschichte ist, dass die beiden dann irgendwann verlobt sind. Die Hochzeit musste dann, glaube ich, irgendwann erstmal Convergence übernehmen, aber in den Comics waren die, glaube ich, zumindest verlobt. Und das passiert hier eben auch, die ziehen im Laufe des Filmes zusammen, haben ihre erste eigene gemeinsame Wohnung. So, das sind Dinge, da wird einem warm ums Herz, wenn man merkt, okay, die Figuren sind jahrelang miteinander in einem Team, natürlich bilden sich da unter Umständen Bindungen, die über das hinausgehen, was Freundschaft und Kollegialität sind. Und es war einfach schön zu sehen, wie die beiden auch schon so ein bisschen größer, ein bisschen erwachsener als der Rest ist, dann eben so den nächsten Schritt ins Erwachsensein nehmen und sagen, so gründen eine gemeinsame Existenz. Das war wunderbar. Aber zum Ende dieses Films wird es einfach nur noch hektisch. Es wird einfach nur noch unnötig brutal. Also nicht, dass der Film vorher zimperlich gewesen wäre. Also der Film ist in seiner Action schon sehr direkt, was ich auch zeitgemäß finde. Das hat mir an den an Justice League War und auch an Batman wie Superman sehr gut gefallen. So, ja, ich sag gleich was Positives über Batman wie Superman. Der Film ist einfach in seiner Action unheimlich direkt. Das ist Superman. Der ist schnell. Wenn der fliegt und irgendwo gegenhaut, dann geht das kaputt. Das ist Wonder Woman. Wenn die irgendwo gegenhaut, dann ist das kaputt. So, und das haben vorherige Filme und Zeichentrickserien meiner Meinung nach nicht gezeigt. Und da ist auch dieser Film wirklich insgesamt konsequenter als noch so diese doch sehr behäbige, im Verhältnis zumindest sehr behäbige Justice League Zeichentrickserie aus den 2000er Jahren, die schon auch harte Prügeleien mit sich gebracht hat, aber dann doch noch so eine Erzählung und so eine Action doch noch relativ ruhig gewesen ist. Und das ist inzwischen anders. Also hier geht es richtig hart zur Sache. Und das darf es auch sein. Das ist auch vollkommen okay. Nur am Ende hin wird es einfach nur noch brutal. Und da schlägt dann eine Story, die eigentlich in den 80ern ihren Ursprung hatte, plötzlich den gleichen Weg ein wie die New 52-Comics, dass sie einfach nur noch brutal werden, um der Brutalität willen. Und das ist eine Sache, die war für mich in dem Maße nicht nötig und auch nicht angenehm. Es gibt dann nämlich irgendwann diesen Endkampf, also Brother Blood klaut den Teen Titans tatsächlich irgendwann die Kräfte und wird zu so einem Mischmutanten mit allen möglichen Merkmalen der einzelnen Titans, und ja, im Grunde genommen ist er noch nicht wirklich eine Bedrohung, also sind halt immer noch in so einer Höhle. Brother Blood hat noch gar nichts mit den Kräften gemacht, und der einzige Grund, warum die Teen Titans sauer auf ihn sein könnten, ist eben, dass er sie entführt hat. Und die fangen also wirklich an, ihn zu prügeln, und in der Sekunde werden die Teen Titans zu Schlurfschlägern, die ihn also wie so ein Punching Ball oder wie so ein Tennisball, Fußball, was auch immer, durch die Gegend treten, von dem einen zum anderen. Das sieht cool aus, ist genau die Action, die ich gerade erwähnt habe, aber es ist unverhältnismäßig. Die Gewalt, die am Ende dieses Filmes stattfindet, ist unverhältnismäßig. Raven ist dann hinterher die, also die kommt zwar im Film selber sehr kurz, also Raven ist tatsächlich die eine Figur, die am wenigsten zu tun hat in diesem ganzen Film, bekommt dann eben als Ausgleich oder als Entschuldigung dafür am Ende so einen Finalschlag gegen Brother Blood, macht dann ihren Azeroth-Zauberspruch, den man aus der Zeichentrickserie eben auch kennt, wo sie dann eben diese vier Augen kriegt und dann diese große Rabe um sie herum in der Energie und dies und das. Also das hat mich dann doch sehr an die Teen Titans Zeichentrickserie und natürlich auch an die Comicvorlage erinnert. Und sie kriegt dann den finalen Schlag gegen Brother Blood, nimmt ihm auch die Kräfte, die er absorbiert hat, und mit seinen letzten Atemzügen erschießt ihn dann eine seiner Dienerinnen, die ist in einem Bild vorher mal irgendwann kurz gezeigt worden, nach dem Motto, da ist seine Dienerin. Ansonsten hat die auch so gut wie nichts zu tun gekriegt in der Zeit davor. Er wird dann von ihr einfach hinterrücks erschossen. Also schießt ihm in den Rücken. Und er fällt dann tot um, ist auch relativ blutig in der Szene, wo ich auch gedacht habe, okay, unverhältnismäßig. Es ist unverhältnismäßig. Das ist ein Aspekt, den ich in dem Film nicht mochte. Und Terra ist in der Zeit in ihrem Finalkampf mit Deathstroke, und auch hier ist es so, dass sie ihm das also wirklich übel nimmt, dass er sie benutzt hat. Also das ist auch nachvollziehbar, auch gut in dieser Figur aufgebaut worden, den Film über. Was sie halt macht, ist, diese Höhle einstürzen zu lassen und alle Leute darunter zu begraben, inklusive sich selber, und dann eben auch auf den sterbenden Brother Blood und die Dienerin. Also das ist so unnötig, diese Szene. Dass nochmal extra gezeigt wird, dass Terra einen Stein auf die beiden fallen lässt. So, das ist so dieser eine Punkt, wo ich gesagt habe, ey, übertreibt es gerade grundlos, und zwar ins Maßlose, und das ist einfach nicht mehr schön. Und das hat für mich den Film vorher ein bisschen kaputt gemacht, der also durchaus ein bisschen sensiblere Töne angesprochen hat, ein bisschen vorsichtiger auch in der Charaktergestaltung gewesen ist. Und das passte für mich nicht zu dem, was vorher passiert ist. Was ich dem Film zugute halten möchte, ist, dass er sehr witzig ist. Also es gibt sehr viele schöne Szenen, sehr witzige Szenen, sehr alberne Szenen. Beast Boy war in den Comics hier Maus- und Fernsehstar, und das wird hier dadurch aufgegriffen, dass er auf einer Convention von Kevin Smith interviewt werden soll für seinen Podcast. Und das passiert dann am Ende auch tatsächlich, wo er dann wirklich mit Kevin Smith in einem Studio sitzt und Kevin Smith als er selber dann eben auch mit Beast Boy redet. Und das ist auch eine sehr witzige Szene am Ende, was nochmal so ein kleines Recap auf den Film und auf die Beziehung der Teen Titans an und für sich wirft, und das ist schön. Also das sind so die herzlichen Momente dieses Filmes. Das ist so dieses, was an Charakterentwicklung in den Kinofilmen eben fehlt. Das macht dieser Zeichentrickfilm sehr gut. Wenn es dann aber eben um die Action geht, schlittert der Film, dieser Zeichentrickfilm Judas Contract, in die gleichen Fallstricke, wie es eben auch ja, die aktuellen Kinofilme tun. Ich habe Wonder Woman zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen, werde ich aber so bald als möglich auch nachholen. Ich weiß nicht, wie das in dem Falle gelöst ist, aber was Batman wie Superman war, das war ja eine reine, weiß ich nicht, eine reine Testosteronschlacht. Nichts anderes. Also Gewalt, sinnlose Gewalt, dumme Gewalt, Explosionen und Töten, nur weil es irgendwie dark und edgy sein soll. Und das sind so die Momente, die gibt es in diesem Film in Judas Contract eben auch und die erinnern mich dann also wirklich sehr schmerzlich an das aktuelle Kinouniversum. Das scheint der Ton zu sein, den man bei Warner DC auch eben für die Trickfilme im Moment anschlagen möchte. Insgesamt mochte ich den Film, wie gesagt, mit dem sehr vergeigten Ende und auch so ein, zwei anderen Kritikpunkten, was die Story angeht. Aber es waren alles Dinge, die haben ganz gut funktioniert für mich. Und liegt vielleicht auch daran, weil die Comicvorlage einfach sehr viel Material auch bietet, mit dem man eben arbeiten kann. Das ist sicherlich ein Vorteil. Aber wie gesagt, es hätte so zwei, drei Dinge gegeben, die ich anders hätte machen wollen, die ich anders machen würde. Gut, ich trinke mal eben schnell einen Schluck und dann bin ich gleich wieder da. Ihr hört Musik und danach rede ich über den Film zu Wixen. Keine bösen Wörter. Zur gleichen Zeit, wie ich den Judas Contract Film gesehen habe, habe ich mir auch Wixen angeguckt, der auch dieses Frühjahr eben erschienen ist. Es gab vorher, glaube ich, eine fünf- oder sechsteilige Serie, Zeichentrickserie, mit Wixen eben auch schon, wo sie eben schon Abenteuer erlebt hat. Und auch diese Serie hat eben im Arrowverse gespielt und ich fand's witzig, dieses Arrowverse noch durch weitere Medien zu ergänzen. Normalerweise gibt es zu Superhelden-Serien, Superheldinnen-Serien ja oft auch nochmal eine Comic-Reihe, also zu Wonder, nicht zu Wonder Woman, zu Supergirl gab es das. Die Digital First Comic-Reihe. Bei Flash war das, glaube ich, irgendwie Season 1.5 oder irgendwie sowas, ich bin mir gerade nicht sicher, aber irgendwie so eine Zwischengeschichte gab es oder 0.5. Irgendwie so und zu Arrow ja auch. Also da gab es jeweils Digital-Comics dazu. Und das hätte man bei Wixen auch machen können. Stattdessen ist man hingegangen und hat so als Bonus obendrauf eben eine kleine Zeichentrickserie produziert. Das habe ich noch nicht gesehen. Die kam, glaube ich, 2015 schon raus. Hat eben auch dann Grant Gustin und Steve Armel heißt der, glaube ich, oder so ähnlich. Lass ich gleich die lustige Computerstimme mal mich korrigieren. Stephen Amell, glaube ich. Als Sprecher eben auch dabei. Also es ist, wie gesagt, das gleiche Universum, nur halt animiert. Und das ist halt für Vixen als Charakter, die in der Darstellung, glaube ich, noch mal ein bisschen anspruchsvoller wäre, eben durch die Art, wie ihre Kräfte funktionieren, sicherlich sinnvoller, das erstmal über eine Zeichentrickserie zu machen, weil es dann doch sehr aufwendig wäre mit den Special Effects und jedes Mal ein anderes Tier drumherum zu 3D, CGI, ist sicherlich aufwendiger als in der Zeichentrickserie. Ein Zeichentrickfilm kostet gegebenenfalls immer das Gleiche. Ob du jetzt eine Romantic-Comedy als Zeichentrick machst oder Science-Fiction, ist gegebenenfalls egal. Und dementsprechend macht es da einfach keinen Unterschied. Eine Zeichentrick oder Animation, das ist ja nicht wirklich mehr handgezeichnet, ist dann vielleicht einfach auch sparsamer in der Herstellung und dementsprechend war es für Wixen in dieser Sekunde erstmal sinnvoller. Ich meine, dass die Synchronsprecherin auch gleichzeitig die Person ist, die sie in der Serie darstellt. Ich glaube auch, dass sie bereits Auftritte in der Serie hatte, bin mir dessen aber nicht sicher. Also ich glaube in Legends of Tomorrow oder in einer dieser Serien, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil ich bin aus der ersten Staffel Flash raus und habe danach nicht weitergeguckt, leider zu meiner Schande. Ich glaube, Staffel 3 läuft gerade. Ich bin komplett raus. Ich habe das nicht mehr weiter verfolgen können, weil ich einfach zu dermaßen zugewiesen bin mit Popkultur, dass das keinen Platz mehr gehabt hat. Und Arrow habe ich noch nie irgendwas von gesehen. Ich glaube, mal eine Folge im Fernsehen, das war es, auf Deutsch, furchtbar. War einfach nicht meins und dann war ich dann doch ein bisschen abgeschreckt und habe dann auch die DVDs nicht geholt. Zu dem Zeitpunkt, wo Flash gestartet ist, gab es auch, glaube ich, schon 3 Staffeln Arrow, wo ich dann auch gesagt habe, nee, also da steige ich jetzt auch nicht mehr mit ein. Supergirl habe ich auch noch nichts von gesehen und Legends of Tomorrow, glaube ich, die erste Folge und das war es. Und dementsprechend bin ich, was dieses Serienuniversum angeht, auch relativ unbefleckt und weiß wenig darüber, also bitte seht es mir nach, wenn ich da so ein paar Dinge durcheinander bekomme. Ich weiß es einfach nicht besser und es ist es auch nicht wirklich wert, alles aufzulesen. Das bringt dann auch nicht so wirklich was. Wer ist Vixen? Das ist was ganz Interessantes. Vixen ist eine Figur, die kommt, glaube ich, aus den 80ern, kommt aus der Welle der großen DC Implosion, die es damals gegeben hat, wo man eigentlich viele neue Serien einführen wollte, neue Figuren einführen wollte. Vixen ist ja als Woman of Color dann auch nochmal ein bisschen was Besonderes, was auch heute noch relativ selten ist bei DC. Ist, glaube ich, derzeit in der Heftserie Justice League of America zu finden, neben Batman, Lobo und Killer Frost, solchen Figuren halt eben. Da ist sie eben zu finden und war damals in dieser Implosion eben vorgesehen. Und in dieser Implosion sind dann aufgrund von schwindenden Leserzahlen und ich glaube Zahlungsproblemen sehr viele Serien sofort eingestellt worden. Und eine Serie, die darunter zu leiden hatte, die es glaube ich gar nicht geschafft hat, wirklich auf den Markt zu kommen, sondern irgendwann irgendwo in einer Backup-Geschichte oder in irgendeinem Sammelband für diese Implosion-Hefte dann aufgetaucht ist, das war eben Vixen. Und sie hat sich dann über die Jahre tatsächlich zu einer doch relativ großen, bedeutenden Figur gemausert. Also eine meiner liebsten Justice League Storylines, Sturm des Wandels heißt die, glaube ich, geschrieben von Dre McDuffie, dem großartigen. Da spielt sie eine zentrale Rolle zusammen mit Animal Man. Und das ist für mich so, also wirklich, wann war das? Ein paar Jahre vor dem Reboot, also irgendwann 2009 oder 10, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, also relativ nah am Reboot auf jeden Fall, gab es eben diese Sturm des Wandels-Geschichte und da war sie die zentrale Figur. Und also sie hat eben auch zusammen mit Animal Man relativ ähnliche Kräfte, also beide können eben Tierkräfte channeln und sie kriegt das durch einen kleinen Totem, durch einen kleinen Anhänger, den sie um den Hals trägt. Und der wird hier auch so ein bisschen so pseudo-mystifiziert, eben tatsächlich in diesem Film auch eingeführt. Und es gibt mehrere von diesen Totems, von diesen Anhängern. Talisman, ich weiß gar nicht, was richtig ist. Ich glaube, Totem ist das Wort, was die hier benutzen. Also es ist halt so ein Talisman, so ein kleiner Fuchskopf, deswegen eben auch Vixen. Keine bösen Wörter. Sie ist sozusagen die, also zumindest steht ihr dieser Talisman zu als letzte Nachfahrin einer Blutlinie, aber ihre Schwester hat diesen Talisman und möchte ihr das Recht auch so ein bisschen abschätzig machen, entführt sie nach Afrika, wo die beiden dann eben um diesen Talisman auch kämpfen. Es ist ein bisschen so ein Hin und Her, so zwischen, wo spielt das? Das spielt, glaube ich, in Seattle oder in Washington, ich bin mir nicht sicher, das spielt auf jeden Fall nicht in dieser Arrowverse-Stadt, nicht in Keystone oder Central City oder Star City. Detroit. Es ist so ein bisschen hin und her und dabei gibt es eben sehr viele verschiedene Charaktere, die sie dabei A unterstützen, B auch so ein bisschen ihr dann auch im Weg stehen. Es ist insgesamt eine Origin-Geschichte, also wie ist Vixen überhaupt dazu gekommen, Superheldin zu werden. Das ist für sie auch erstmal so wider Willen, weil sie möchte erstmal so ihre Identität finden. Ihre leiblichen Eltern sind nirgendwo aufzufinden. Sie lebt mit ihrem Pflegevater eben zusammen, der ihnen auch nicht so wirklich das bietet, was sie sich unter ihrer Zukunft irgendwie vorstellt. Also man merkt auch, dass die beiden eher so im Clinch liegen. Das ist also von der Charakterisierung auch sehr nachvollziehbar. Das ist einfach eine Figur, die weiß nicht, wo sie hingehört. Und erst durch ihre neue Aufgabe bekommt sie eben so ein bisschen eine Perspektive, was sie mit ihrem Leben eben anfangen möchte, findet sich auch so in diese Rolle als Superheldin nach und nach hinein. Das war schön zu sehen, auch so eine Charakterentwicklung eben auch. Hat der Film Macken? Ich weiß es nicht. Ich glaube, der Film hat in der Sekunde Macken, wo er eben dann doch mit dem Arrowverse kollidiert. Also Flash und Arrow treten hier auch tatsächlich auf. Eben dann auch gesprochen von den Seriendarstellern Armel und Flash, ist Grant Gustin, genau. Die werden hier also auch eingefügt. Ich glaube, Brandon Routh ist kurz zu hören als Atom, aber eben auch eher am Rande. Und das sind halt eben so die Überblendung und da muss man natürlich wissen, okay, wie passt Vixen ins Serienuniversum? Das wusste ich jetzt nicht einzuordnen. Scheint aber insgesamt so, als sei das so der erste Kontakt dieser Charaktere mit ihr, und dass sie da eben so zum allerersten Mal in das Äquivalent dieser Justice League oder dieser Legends eben tatsächlich eingeführt wird, also dieser Gruppe an Superheldinnen, die dort eben ja für Recht und Ordnung sorgen, und sie wird dann in diesen Kreis auch am Ende des Films aufgenommen. Was sie am Anfang nicht möchte, also lässt sich tatsächlich ein bisschen bitten, weil sie selber eigentlich sagt, na, ich habe in meiner Stadt eigentlich genug zu tun. Ich habe vielleicht für den Käse, den ihr da bei euch macht, gar nicht so viel Zeit. Der Schurke ist ein bisschen eindimensional, der möchte halt alle diese Totems haben, um böse und stark und alles Mögliche zu sein. Bekommt dann am Ende noch diesen Feuertotem, den Vixen dann zerstören kann. Also so diese Story-Progression ist dann doch relativ 0815. Das ist nicht das Thema. Es ist also jetzt, es ist nicht außergewöhnlich, was in diesem Film passiert. Da wird nichts erzählt, was in einem anderen Superhelden-Comic und anderen Superhelden-Comic-Filmen oder sowas nicht erzählt werden würde. Eine ganz klassische Origin, ein Schurke, an dem sie sich die Zähne ausbeißt, im wahrsten Sinne des Wortes, also so die Bärenzähne ausbeißt. Und eben auch so das Lernen, also das Umgehen mit ihren Kräften eben, das ist auch ein ganz wichtiges Thema, verschiedene ja, Beziehungen mit Menschen, die sich hier eben anfängt aufzubauen, dass ich glaube, ein Kurator oder ein Forscher, ein Museum, der sie also dabei unterstützt, diesen Totem überhaupt erstmal zu finden, oder dieses Totem, das Totem heißt es, glaube ich, ne, genau, dieses Totem überhaupt erstmal zu finden, sie dann auch im ersten Anlauf erstmal hintergeht, sich aber dann doch rausstellt, dass er sie doch unterstützen möchte, wo man auch so, es ist halt, also wenn man das so hört, ist es doch relativ standardmäßig. Und das ist es auch. Also der Film reißt mit dem, was er macht und mit der Story, die er erzählt, keine Bäume aus. Und das ist aber auch gut so. Es ist ein bodenständiger Superheldenfilm und es ist vor allem erstmal ein Film mit einer weiblichen Figur. Und das ist, glaube ich, relativ selten, dass man halt mal, abgesehen von den existierenden und jetzt eben auch Wonder Woman, endlich auch mal wieder einen Film hat, der sich eben auf eine weibliche Superheldin stützt und wo ganz klar ist, wir versuchen das Universum mit weiblichen Figuren zu besetzen. Es gibt keinen Flash-Animationsfilm. Also abseits derer, die in diesem New 52-Universum eben spielen. Klar, Flash hat seine eigene langgezogene Serie mit 12 Staffeln. Der braucht vielleicht nicht auch noch einen Animationsfilm. Das ist mir schon klar. Aber man hat sich nicht gesagt, so, wir erzählen den jetzt im extra DVD-Release oder machen den noch eine kleine Zeichentrickserie als Bonus oben drauf. Und ich finde es schön, dass man das in dieses Universum mit reingebracht hat, dieses Medium genutzt hat. Es ist das gleiche Universum. Ich habe nicht das Gefühl, dass man Flash oder Arrow gesehen haben muss, um diesen Film genießen zu können. Ich glaube sogar, dass das gar nicht nötig ist. Und es gibt halt dann eben so 3, 4 Momente, wo die Figuren dann auftauchen, wo es dann schön wäre, wenn man weiß, wie die ticken. Also Brandon Routh in seiner Atom-Rolle, der so ein bisschen so ein bisschen arrogant und großkotzig ist, natürlich, wie er auch in der Serie ist. So, da möchte man vielleicht sogar eher wissen, was ist mit den Figuren überhaupt los. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, ich hätte irgendwas verpasst, weil ich die dazugehörige Serie nicht gesehen hätte. Also das ist auf keinen Fall so. Also guckt ihn euch gerne an, auch wenn ihr die Serie nicht verfolgt. Ich fand's sehenswert. Ich habe am Anfang der Sendung darüber gesprochen, dass die Zeichentrickserien und Zeichentrickfilme von Warner im Moment alle sehr uniform aussehen. Und das ist eine Entwicklung, habe ich im Gefühl, gibt es seit 2010, 2011, irgendwie seit Young Justice. Ich gucke Young Justice im Moment gerade zum ersten Mal. Bin jetzt irgendwie bei Folge 13 der ersten Staffel angekommen. Zum Aufnahmedatum. Aufnahmedatum ist der 6. Juni. Bin ich bei Folge 13 angekommen. Ist eine sehr gute Serie, teilt sich aber eben die Optik mit den derzeitigen DC-Filmen. Und ich glaube, dass das auch dazu gedacht ist, um sagen zu können, okay, das ist jetzt ein typischer DC-Film. So ein bisschen auch so ein Wiedererkennungswert eben herzustellen. Früher war es einfach schön, da hatte wirklich jeder DC-Film seinen eigenen Stil, sein eigenes Charakterdesign, immer auch orientiert in der Comicvorlage, die natürlich immer von anderen Zeichnenden eben auch ja, erstellt worden sind. Und dann hinzugehen und zu sagen, wir lassen das alles gleich aussehen, hätte unter Umständen auch der Geschichte geschadet, insofern. Und dementsprechend war diese Abwechslung damals angebracht und wichtig, weil wenn ein Verlag das gut macht und sich für eine Geschichte den passenden Zeichnenden dann engagiert, kann das einer Story wirklich helfen. Einem gemeinsamen Filmuniversum, wie ich es ja eben beschrieben habe, was die New 52-Filme, diese neuen DCU-AOMs, wie sie früher mal hießen, ja sind, es ist ja ein zusammenhängendes Universum, die alle dann auch so ein bisschen ähnlich aussehen zu lassen, ist auch in dem Sinne hilfreich, dass man einfach merkt, okay, es gehört zusammen. Dass Vixen so aussieht wie alles andere, habe ich nicht verstanden. Also man könnte diese Figur 1:1 so in die Young Justice-Serie mit hineinsetzen. Sie würde nicht wirken wie ein Fremdkörper. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Also es bleibt so ein bisschen die Eigenständigkeit dieses Filmes auf der Strecke, dass man nicht unbedingt die Zuschauerschaft so ein bisschen verschrecken möchte. Der Flash- und Arrow-TV-Serien kann ich auch nachvollziehen. Dass man da schon einen etwas realistischeren Zeichenstil gewählt hat, kann ich durchaus irgendwie dann auch verstehen. Aber ich hätte es mir einfach gewünscht, dass dieser Film ein bisschen mehr Eigenständigkeit im Design hat. Also er ist auch von der Farbgestaltung ist halt sehr düster. Also eben auch wie Young Justice relativ düster und sehr ernst ist, ist das hier eben auch der Fall. Keine Ahnung, ob das in dem Sinne nötig gewesen wäre. Ich hätte mir gewünscht, es hätte ein bisschen mehr Eigenständigkeit. Also Judas Contract war halt in weiten Teilen dann auch, also durchaus heller als Young Justice, durchaus ein bisschen freundlicher in der Farbgestaltung als Young Justice, aber dann im Verhältnis eben genau in diesen Ton passend, wie die Justice League-Filme, die Verfilmungen der New 52-Geschichten eben schon seit einiger Zeit sind und da tut sich Wixen, da reiht sich Wixen in diese Reihe dann, also in diese Aufstellung dann doch relativ nahtlos ein und das kann ein Vorteil sein, weil man bekommt einen Stil und es ist jetzt nicht so großartig befremdlich, wenn man das sieht. Aber also wie gesagt, so die Eigenständigkeit der Geschichten selber geht dabei so ein bisschen flöten. Und kann man jetzt negativ sehen, kann man auch lassen, aber das ist so ein Kritikpunkt oder zumindest so eine Anmerkung zu dem Thema, die ich noch hatte. Gut, also sowohl für Judas Contract als eben auch für Wixen hier eine absolute Empfehlung. Wirklich jeweils aber mit Einschränkungen da drin. Diese relativ stereotype Darstellung der afrikanischen Bevölkerung könnte ich jetzt noch anbringen, aber das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Das gehört hier nicht rein. Möchte ich aber jetzt hier an dieser Stelle nicht diskutieren. Dann jetzt noch zu meinem letzten Block, nämlich dem Batman und Flash Crossover The Button. Seit dem Start von Disney's Rebirth, wollte ich jetzt gerade fast sagen. Disney's Rebirth, das wäre auch nicht schlecht. DC's Rebirth, wie es eigentlich heißt, ist ja dann auch tatsächlich das Versprechen gegeben worden, man würde die Watchmen-Charaktere mit in dieses Universum hineinbringen. Und es war so ein bisschen, also es viele ist das immer noch sehr fragwürdig, weil die halt sagen, na, ist es wirklich nötig? Ich denke, aus so einem rein kommerziellen Standpunkt heraus ist das komplett nachzuvollziehen. Ob man das braucht, braucht man Popkultur, keine Ahnung. Von dem Storytelling-Bereich, keine Ahnung, ob man die Watchmen jetzt auch wieder ins Filmuniversum mit hineinholen möchte, früher oder später, ist auch eine Möglichkeit, kann ich nicht sagen. Also was die Motivation von DC ist, hinzugehen und diese Charaktere wieder stärker in den Fokus zu rücken, das ist erstmal auch nebensächlich, darum geht es gar nicht. Für mich hat das tatsächlich ab Rebirth wenig Sinn gemacht. Ja, es ist schade, dass mit diesen Figuren so wenig gemacht worden ist, eben weil sie so definitiv sind, weil Alan Moore mit diesen Figuren eine Geschichte erzählt hat, die für sich steht und in sich selbst geschlossen ist und einfach keine weitere Fortsetzung brauchte. Schon dieses Before Watchmen war komplett unnötig. Das ist auch ein gültiges Argument. Allerdings ist es so ein bisschen der Faktor, dass ich sage, es ist auch schade, dass mit diesen Figuren nicht weiter erzählt worden ist. Ich brauche die Watchmen im aktuellen DC-Universum nicht. Die sind für mich nicht wichtig. Die haben auch mit Superman und so nichts zu tun. Die existieren auf einer ganz anderen Ebene. Man hat damals, Ende der 80er Jahre schon mal ein Crossover mit diesen Figuren machen wollen, hat dann davon aber abgelassen, weil man das irgendwie nicht zustande gekriegt hat. Und Gott, Alan Moore ist in meinen Augen sowieso ein granteliger alter Opa, der damals einfach nicht verstanden hat, dass er da irgendwie im Auftrag für irgendwen arbeitet und das, was er da schafft, einfach nicht mehr seins ist. Sondern wenn ich irgendwie am Fließband in irgendeiner Autofabrik arbeite, dann ist das Auto, was da am Ende dieser Straße rauskommt, auch nicht meins. Und es ist ganz egal, oder ob ich der Ingenieur bin, der mir dieses Auto aus, der sich dieses Auto ausgedacht hat. Ist es halt am Ende immer noch nicht meins, sondern es gehört halt der Firma. Ich mache das im Auftrag einer Firma und ich glaube, der einzige Grund, das ist zumindest das ist meine Interpretation, warum Alan Moore bis heute einen Hass auf Superhelden-Comics hat und all das, was damit zu tun hat, ist einfach, weil er irgendwann mal kapiert hat, dass das einfach nicht sein eigenes Zeug ist, was er da produziert hat. Ganz egal, ob seine eigenen Ideen da eingeflossen sind oder alles auf seinem Mist gewachsen ist. Es gehört ihm einfach nicht und ich glaube, diese Erkenntnis hat ihn dann so ein bisschen grumpy werden lassen. Aber das ist eine ganz andere Diskussion. Die Watchmen im DC-Universum sind einfach nicht nötig. Und erklären zu wollen, wer das DC-Universum geschaffen hat und wer daran schuld ist, dass das DC-Universum an dem Punkt ist, wo es gerade ist, ist im Zweifelsfall auch einfach eine schlechte Entschuldigung dafür, dass man in den letzten, ne, 6 Jahren ein schlechtes Storytelling betrieben hat. Das erstmal vorneweg. Man hat, und das ist das, was ich in Rebirth rückblickend betrachtet immer sehr gut gefunden habe und auch weiterhin gut finde, ist, man nimmt sich einfach Zeit, man lässt sich Zeit. Dinge zu erzählen, Dinge erstmal sich aufbauen zu lassen. Man hätte mit all dem, was man im letzten Jahr, so lange gibt es Rebirth ja inzwischen auch schon, all das, was man im letzten Jahr erzählt hat, auch sofort kommen können, hätte sofort die Welt erklären können. Aber nein, man gibt eben den Serien Luft zum Atmen und auch Luft, sich zu entfalten. Das war ja meine große Kritik an der New 52, wo das eben nicht passiert ist. Das ist ein Schlag und noch einer und noch einer und noch ein Reboot und noch ein Redcon und dies und das immer wieder um die Ohren geflogen. Das ist jetzt nicht mehr so. Also mein Gefühl ist, dass man das Universum wieder sich entwickeln lässt. Schon auch alte Dinge von früher wieder aufgreift und in die Figuren zurückholt, aber eben langsam und stetig. Was passiert in The Button? Seit dem ersten Rebirth-Heft hat Batman den Button vom Comedian in der Bathöhle. Diesen gelben Smiley-Button mit dem Blutspritzer. Dieses definitive Symbol für die Watchmen-Comics. Also neben der Doomsday-Clock ist ja dieser Smiley mit dem Blutstropfen das Symbol für die Watchmen-Comics. Und natürlich hat man sich gewundert, warum. Wo der herkommt, was das soll. Und es gab eben seit Ausgabe 1, Rebirth Nummer 1, die Andeutung, dass eben Dr. Manhattan von den Watchmen da drin hängt, sitzt auf dem Mars und sinniert, die gleichen Textboxen, zum Teil auch die gleiche Panelaufteilung, diese 9er-Reihen, sind glaube ich 9 Reihen, wenn ich mich komplett irre, also 9 Panels pro Seite, können auch 12 sein, ich bin mir gerade echt nicht sicher, aber ich glaube immer so 3x3 Panels pro Seite, die, und das hat man eben dann auch in die DC Comics mit übertragen, also es gibt zum Teil Szenen, die sich spiegeln, aus den Watchmen-Comics hier dann ins DC-Universum passieren. Und vielleicht ist Dr. Manhattan auch die beste Erklärung für die Person oder das Wesen, was das DC-Universum erschaffen hat. Denn in den letzten, na, lass mich lügen, 60, 50, 60 Jahren hat man immer, wenn es ums Multiverse und um die Entstehung des DC-Universums ging, hat man immer mal so eine Hand ins Universum greifen, sehen. Und das soll angeblich von vornherein Dr. Manhattan gewesen sein. The Empty Hand, wie sie auch gerne mal genannt wird. Man hat in Infinite Crisis gesagt, es sei Alexander Luthor gewesen, Alexander Luthor Jr. gewesen, keine Ahnung. Ich hätte mir tatsächlich auch lieber gewünscht, Alexander Luthor Jr. wäre wiedergekommen. Oder eine Abwandlung dessen. Damit ist auch nicht das gemacht worden, was man hätte machen können. Aber na gut, ist eine andere Diskussion. Batman hat auf jeden Fall diesen Button und möchte rausfinden, woran das liegt. Und er hat auch die Maske vom Psycho Pirate in der Bathöhle und die beiden Dinge reagieren miteinander. Und der Psycho Pirate ist eine Figur, die in den 80ern in der Crisis on Infinite Earth eine große Rolle gespielt hat und auch Jahre danach immer noch sich an den Reboot erinnern konnte. Also der Psycho Pirate hat in der Animal Man Comic-Reihe dann irgendwo in der Klapse gesessen und konnte sich halt immer noch an den Reboot erinnern. Das waren etliche Jahre später, 5 oder 6 Jahre später. Und dementsprechend ist das schon interessant, dass diese beiden Dinge, die Maske des Psycho Pirate, diese Medusa Mask und eben auch der Button der Watchmen miteinander reagieren. Das ist auch nicht unabsichtlich, dass der Psycho Pirate zu dem Zeitpunkt auch wieder, so wie er dann auch mal gemeint gewesen ist, früher wieder in den Batman-Comics rumrennt. Und plötzlich greift der Reverse Flash an, Hubert Thorne. Greift Batman an, Batman kontaktiert Barry Allen. Der sagt, ja, ich bin sofort da, aber in der Zwischenzeit kämpft Batman halt gegen den Reverse Flash. Und ich glaube, in der Sekunde, wo Barry Allen auftaucht, flieht der Reverse Flash, kommt ein paar Sekunden später wieder, schreit irgendwie, also nimmt diesen Button und schreit irgendwie, ah, ich habe Gott gesehen und zerbröselt, so wie Barry Allen auch in der Crisis on Infinite Earths. Zerbröselt der Reverse Flash vor Batman und Barry Allens Augen. Und die beiden schnappen sich die Cosmic Threadmill, also das kosmische Laufband, und reisen so ein bisschen durch so eine Art Multiverse, stellen dann aber eben auch so fest, dass das, was sie da sehen, im Grunde genommen gar nicht so wirklich alt, das sind halt nicht nur verschiedene Multiversen, die sie da sehen, sondern auch alternative Zeitlinien. Landen dann schlussendlich in der Flashpoint-Zeitlinie, wo sie dann eben auf Dr. Thomas Wayne treffen, der da ja Batman ist. Das heißt, Batman trifft seinen Vater aus der anderen Zeitlinie. Es gibt da nochmal einen ne, pseudo-gefühlvollen Moment. Und das Ganze endet dann mehr oder weniger damit, dass sie in so einer Zwischendimension dann Jay Garrick den alten klassischen Golden Age Flash rausholen. Dieses Crossover bleibt meiner Meinung nach so ein bisschen hinter den Erwartungen zurück, einfach deswegen, weil ich mir erwartet hätte, dass man schon so einen ganz großen Batzen an Reveal bekommt, also dass man vielleicht wirklich mal die Watchmen sieht, dass man ein bisschen mehr von Dr. Manhattan sieht. Man sieht immer nur mal so einen Arm oder mal eine Sprechblase oder mal den Mars, wie er dann da sitzt und sinniert und das schon sehr lange tut, also im Grunde genommen seit einem Jahr unserer Zeit sitzt er auf dem Mars und tut gar nichts Signifikantes, baut ein paar Figuren um. Nimmt die aus der Kontinuität raus, tut sie woanders hin. Also Figuren aus Justice League 3001 sind ja auch in die normale DC-Kontinuität gegangen, komplett unbeachtet von allen. Das hat, glaube ich, keiner noch irgendwie auf dem Schirm, dass da Figuren eben aus dieser Zukunftskontinuität in die aktuelle reingegangen sind. Der Tim Drake aus Batman Beyond ist verschwunden, soll aber irgendwie auch nicht komplett weg sein. Das sind also alles Dinge, die schon passiert sind, die Dr. Manhattan auch verursacht hat. Aber er selber ist einfach nicht, er ist noch nicht wirklich auf den Plan getreten. Und für mich hätte ich mir einfach gewünscht, es wäre ein bisschen mehr passiert, außer dass Jay Garrick auftritt, also der alte Golden Age Flash, dass der wirklich dann wieder in Person vor Barry Allen steht und sagt, hey, hol mich hier rein, wie du auch Wally West hier reingeholt hast. Das war ja auch so ein großer Plotpoint in Rebirth, Wally West eben wieder zurück in die normale DC-Kontinuität zu holen, in die New 52-Kontinuität, die wir ja immer noch haben. Und es ist ein bisschen ärgerlich, dass man da nicht noch einen Schritt weiter gegangen ist. So, das ist der eine Punkt. Also, das zu vier Heften zu machen, man hätte es in zwei erzählen können. Es wird, also die erzählte Zeit, die wir hier haben, ist maximal eine halbe Stunde in vier Heften. Also, es passiert wirklich nicht viel. Die Figuren springen, es geht alles sehr schnell, aber es passiert nicht wirklich viel. Also, gerade nach dem ersten Heft, nach dem Batman 21, hatte ich nicht das Gefühl, als wäre wirklich signifikant viel passiert, sondern es war eher so ein, ja, die beiden haben sich getroffen, dann kam Barry Allen und nach 5 Minuten sind sie halt angefangen durchs Multiverse zu reisen und sind dann eben in diesem Flashpoint-Universum gelandet. So, das ist einfach für vier Hefte, ist einfach viel zu wenig passiert. Und der Reveal war zwar dafür, dass es nur ein Crossover gewesen ist zwischen Batman und Green, und nicht Green Arrow, und Flash, war es dem angemessen. So, das ist so der Punkt, den ich da zurückbehalte. Ich hätte mir aber mehr gewünscht, weil klar, wenn es ein Event gewesen wäre, ein richtig großer Event, dann hätte man natürlich ein bisschen größer auffahren können, hätte den ganzen Maßstab ein bisschen auffahren können. So ist es allerdings ein bisschen ernüchternd, weil man hat sich im Grunde genommen 4 Hefte lang in diese Geschichte reingesetzt und ich hatte dann doch so nach 2, 3 Heften doch das Gefühl, na, so wirklich viel passieren wird hier nicht. Und das ist leider auch die Wahrheit. Es gibt so einen Pseudo schmalzigen Moment eben zwischen Thomas Wayne, Flashpoint Batman und Bruce Wayne, dem normalen New Earth, Prime Earth Batman, wo so ein bisschen Thomas Wayne dann sagt, ja, hör auf, Batman zu sein, fang an zu leben und dies und das. Wo ich denke, hallo, du redest mit Batman, der wird nicht aufhören, Batman zu sein, nur weil du das sagst. Also, ne? Witzigerweise wird dann auch nochmal wieder auf diesen Brief angespielt, den Batman am Anfang der New 52 von Flash bekommen hat. Flash war die ganze Zeit in der Lage, sich daran zu erinnern, was in der Kontinuität vorher passiert. Er wusste das die ganze Zeit. Aber es ist nicht ausgespielt worden. Man hat nichts damit gemacht. Batman hatte immer diesen Brief. Auch damit ist nie wirklich was passiert. Das kam immer nur dann, wenn es mal wichtig wurde, so ein bisschen vor. Und das war eben einer dieser Punkte. Du hast auch noch diesen Brief, den ich dir damals gegeben habe. Weiß ich nicht, aber ich muss mich immer noch so an einen Punkt erinnern, den Batman in einem aktuellen Justice League Heft halt sagt, wo Flash immer wieder so murmeltiertagmäßig in der Zeit zurückversetzt wird. Und Batman sagt, ey, und Flash sagt eben zu Batman, du wirst es nicht glauben, aber ich erlebe diesen Tag immer und immer wieder. Und dann sagt Batman, ja, das ist typisch für uns, sowas passiert uns. Und das ist genau so ein Ding. Also Batman ist eben eine Figur, der passieren solche Dinge. Warum sollte ihn das dann auch im Zweifelsfall dazu bewegen, seinen Job als Batman aufzugeben? Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Vielleicht ist das in einem der nächsten Story Arcs, jetzt auch in DC Universe Metal heißt das, glaube ich, oder irgendwie sowas, dieses große Crossover, was jetzt demnächst kommt, was ja erstmal so ein Batman-Event sein wird. Aber mit der ganzen Justice League eben drin, in dieser Metal-Geschichte, dass das tatsächlich dann da nochmal zum Thema kommt, ob er dann seine Karriere tatsächlich aufgibt für einen Moment, weil Scott Snyder ja auch sagt, er hätte darauf irgendwie seit Jahren hingearbeitet. Keine Ahnung, es ist schwierig für mich, an diesem Punkt zu sagen, wie es mit dem Universum weitergeht. Es gibt viele Hinweise in Richtung Justice Society. Johnny Thunder ist ja eine relativ zentrale Figur im Moment, der immer mal wieder zu sehen ist, auch so als letzter Überbliebener der Justice Society eben, der sich auch noch daran erinnern kann, was da damals passiert ist, aber eben sonst niemand, weil keiner von diesen Charakteren mehr da ist. Ich bin hochgespannt, wie es weitergeht, aber The Button war mir ehrlich gesagt klar, es war nur ein Crossover und kein Event, aber selbst dafür war es mir ein bisschen zu wenig. Das war es schon wieder für heute. Ich kann heute keine Nerd-Nerd-Programmvorschau machen, weil ich einfach tatsächlich nicht weiß, wie es hier in den nächsten Wochen weitergeht. Diesen Monat wird es noch die dritte Staffelbesprechung geben zu Samurai Jack. Ich habe zum Aufnahmedatum, Aufnahmedatum ist wie gesagt der 6. Juni, ich habe zum Aufnahmedatum die Serie komplett gesehen. Zum Aufnahmedatum der dritten Staffel, aber eben, wie es auch geplant war, eben nur die dritte Staffel. Dementsprechend bin ich da noch auf einem anderen Kenntnisstand als heute. Es wird keine Besprechung zur vierten Staffel geben, sondern ich werde die vierte Staffel am Anfang der Staffelbesprechung zur Abschlussstaffel eben dann kurz erwähnen, weil sich einfach zu wenig verändert. Das heißt, die nächste Folge, ich glaube Anfang Juli zu Samurai Jack, wird dann eben direkt so diese Abschlussfolge werden, wo ich die Serie dann abschließend besprechen werde in Staffel 5, nochmal so einen kleinen Rückblick auf die ersten vier Staffeln gebe. Das wird dann die nächsten Wochen auf euch zukommen, also diesen Monat definitiv nochmal Samurai Jack und dann im Juli der große Abschluss der fünften Staffel. Die habe ich inzwischen auch gesehen und ja, ich kann mal so, also ich sag mal so, die Begeisterung, die sich in den ersten vier Staffeln dann doch noch relativ zurückgehalten hat, ist gewachsen. Also ich glaube, dass Samurai Jack da einen relativ guten Abschluss gefunden hat. Aber was ich näher dazu sagen kann, werde ich dann dementsprechend im Juli sagen. Ansonsten wird es diesen Monat noch einen König der Podcasts geben. Ich weiß noch nicht, was für ein Thema wir da im Einzelnen besprechen. Ich glaube, Julala ist dran. Diese etwas vergeigte Aufnahme wird dann tatsächlich mal veröffentlicht. Und es gibt noch einmal Nerd, Nerd, Nerd, aber das dann eben auch gegebenenfalls dann, wenn es soweit ist. Im Moment ist es ja so, dass die Formate alle in so einem 3-Wochen-Rhythmus sind. Also diesen 4-Wochen-Rhythmus kann ich gar nicht mehr so garantieren. Wobei es diesen Monat, wie gesagt, definitiv noch eine zweite Sendung mit dem Nerd geben wird. Dann wird sich das vielleicht nochmal so ein bisschen nach hinten korrigieren. Ich glaube, die nächste Nerd-Nerd-Nerd-Sendung, die kommt, ist nochmal die Augsburger Puppenkiste, die dritte. Und ich glaube, dann sind wir durch den Monat auch tatsächlich durch. Das sind so die nächsten Sendungen, die anstehen, aber ich kann keine genauen Termine sagen, weil ich noch nichts geplant habe. Die Sendungen sind zum Teil nicht geschnitten. Deswegen kann ich es nicht hundertprozentig versprechen. Lasst es auf euch zukommen. Die Sendungen sind im Moment in einem 3 bis 4 Wochen Rhythmus. Darauf könnt ihr euch verlassen. Aber das ist auch das Einzige, auf das ihr euch verlassen könnt im Moment. Gut, das soll es für mich für heute gewesen sein. Ich würde sagen, auf wieder Nerd und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Die Sendungen im Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Network sollen auch zukünftig für euch kostenfrei bleiben. Die Produktionen sind für uns aber nicht kostenlos. Ihr könnt uns direkt unterstützen. Einerseits habt ihr die Möglichkeit, uns auf Unicredits zu spenden oder zu übertragen. Die Links dazu findet ihr am Rand des Blogs. Am direktesten aber unterstützt ihr die Sendung über unsere Wunschzettel, wo viel Review-Material für kommende Sendungen auf euch wartet. Jedes Geschenk wird garantiert in der Sendung besprochen. Daneben könnt ihr über Feedback, Fragen oder Themenvorschläge direkt Einfluss auf die Sendung nehmen. Die verschiedenen Möglichkeiten, uns zu erreichen, findet ihr auf nerdnerd.blogsport.de. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. Keine bösen Wörter.